von den Vitaminen. Zitronen gegen Skorbut. So wollen es die himmlischen Gewalten. Kein Sterblicher ist von dem Los befreit, das Schmerz und Unglück fest und dauernd weile und alsbald ausartend Gutes schnell enteile. Denn einer Krankheit furchtbar anzuschauen, wie ich nie sah, erliegt der Menschenleben, das fern sie von der Heimat auen, der Fremde müssen die Gebeine geben. Wer wird auf meiner Worte Zeugnis bauen, dass sich das Zahnfleisch schwellend zu erheben begann, bis aus dem Mund es hässlich ragte und Fäulnis es und Eiter es zernagte? Schon am Geruch war solches zu gewahren, der stinkend in die Luft sich rings verbreitet. Und da die Ärzte des nicht kundig waren und auch der Wundarzt Hilfe nicht bereitet, hilft sich, ob darin auch nicht sehr erfahren, ein jeder, das ins faule Fleisch erschneidet, als ob es tot schon, um nicht zu verderben. Weil alle, die es nicht ablösen, sterben. Eine Krankheit in einem Gedicht. Das muss schon eine grausige Seuche gewesen sein. Der diese Verse in der Mitte des 16. Jahrhunderts schrieb, kannte die Seuche genau, die er da beschrieb. Luís Vaz de Camões, der größte Dichter Portugals, der portugiesische Goethe. Er beschrieb eine Krankheit, die schon lange bekannt war, den Skorbut. Schon in Gräbern aus der Steinzeit hat man Menschenskelette gefunden, an deren Knochen deutlich die Veränderungen zu erkennen waren, die eben auf Skorbut hinweisen. Besonders aber hatten die unter der fürchterlichen Krankheit zu leiden, die lange Zeit auf See waren. Und das waren zuerst die Wikinger. Die Wikinger befuhren um das Jahr 1000 nach Christus die nördlichen Meere und auch das Mittelmeer. Und immer wieder auf diesen Fahrten brach auf den Langschiffen mit den Drachenköpfen am Bug die Seuche aus. Das Zahnfleisch begann zu bluten, schwoll zu unförmigen Klumpen an und quoll aus dem Mund. Genauso wie Luís Vaz de Camões es in seinen Versen beschrieben hat. Genauso. Die Augen lagen tief eingesunken in den bleichen Gesichtern und an den Arm- und Beingelenken bildeten sich Verdickungen, die sehr schmerzten. Solche Verdickungen nannten die Nordleute Bjür. Wenn man sie aufschnitt, quoll daraus eine wässrige Flüssigkeit, die Wikinger an dicke Milch erinnerte. Und dicke Milch hieß auf Nordisch Schür. Und damit hatte die Krankheit der Seeleute ihren Namen. Schürbjür. Dickmilchgeschwüre. Auch die Sachsen an der Nordseeküste lernten diese Krankheit kennen. Aber es fiel ihnen schwer, den merkwürdigen Wikingernamen Schürbjür auszusprechen. Und so machten sie daraus Scharbock. Und weil man damals unter Ärzten nur Lateinisch sprach, wurde aus Scharbock Skorbutus, der Skorbut. Damit hatte das schreckliche Kind einen Namen. Aber Heilmittel dagegen? Und da die Ärzte des nicht kundig waren und auch der Wundarzt Hilfe nicht bereitet, hilft sich, ob darin auch nicht sehr erfahren, ein jeder, das ins faule Fleisch erschneidet, als ob es tot schon, um nicht zu verderben. Weil alle, die es nicht ablösen, sterben. Ziemlich grausig also, diese Selbsthilfe. Aber Camões schreibt es ja deutlich, Ärzte waren gegen Skorbut machtlos. Die Kranken verfaulten bei lebendigem Leibe und starben elendiglich. Und Camões dichtet nicht drauf los, denn in dem Werk, dem wir die Verse über den Skorbut entnommen haben, beschreibt er die abenteuerliche und fürchterliche Fahrt des berühmten Seefahrers Vasco da Gama. Im März 1497 ging Vasco da Gama mit 4 Schiffen und 160 Mann Besatzung in See, um den Seeweg nach Indien zu suchen, um die Südspitze Afrikas herum. Mit 160 Mann. Als er 2,5 Jahre später wieder in Lissabon eintraf, waren auf seinen Schiffen nur noch 55 Mann. 2/3 seiner Seeleute waren am Skorbut gestorben. Damit hatte man sich abzufinden. Oder nicht? Eigentlich nicht. Denn wenig später passierte eine merkwürdige Geschichte. Das heißt, sie soll angeblich so passiert sein, wie wir es hier erzählen wollen. Und falls sie nicht stimmt, die merkwürdige Geschichte, dann ist sie wenigstens hübsch erfunden. Und sie zeigt das Wesentliche. Ja. Die Geschichte passierte auf einer der späteren Reisen des Kolumbus. Als Kolumbus schon ein mächtiger und reicher Mann war, mit dem Ruhm des Entdeckers Amerikas. Die Reise führte ihn mit einigen Schiffen wieder nach Amerika. Und wie so oft brach auf einem der Schiffe Skorbut aus. Die Kranken lagen mit blutendem und geschwollenem Zahnfleisch in engen, feuchtheißen Räumen unter Deck. Sie stöhnten und wandten sich unter Schmerzen und warteten auf den Tod. Und dann kam der Ruf vom Masttop, den sie schon oft gehört hatten. Land! Land in Sicht! Was sollte ihnen dieses Land? Doch einen Wunsch hatten sie noch. Und so kam es, dass einer der jungen Seeoffiziere mit dem Kapitän sprach. Kapitän, die Kranken bitten darum, an Land ausgesetzt zu werden. Was soll das? Wir verlieren unnötig Zeit. Sie wollen an Land sterben. Wir sollen sie auf der Insel davon zurücklassen. Sie wollen nicht auf See sterben und den Fischen zum Fraß vorgeworfen werden. Es ist ihr letzter Wunsch. Wenn wir schon nichts für Sie tun können, na schön. Veranlassen Sie das Nötigste. Ein Boot wurde ausgesetzt, das die Skorbutkranken zur Insel brachte. Palmen im Wind, dahinter Wälder, Bäume mit fremdartigen Früchten. Hier wollten sie sterben. Die Karavelle lichtete die Anker und segelte davon. Nach ein paar Monaten kam das Geschwader wieder an der Insel vorbei. In Sichtweite segelten die Schiffe die Küste entlang. Menschen! Menschen am Strand! Sie winken! Wir haben hier unsere Kranken ausgesetzt, Kapitän. Das ist unmöglich. Von denen lebt keiner mehr. Es sind Weiße! Es sind Weiße? Das ist unmöglich. Sie standen vor dem Tod. Es war nicht unmöglich. Es waren tatsächlich die Portugiesen, die man an Land gebracht hatte, die nicht mehr gehen konnten, die wirklich kurz vor dem Tod standen. Was ist geschehen? Ihr wolltet doch sterben. Wir haben uns überlegt. Ja, wir haben Früchte gegessen. Die Pflanzen auf der Insel, die man essen konnte. Ja, viele Früchte, Kapitän. Und nun sind wir wieder gesund. Diese Früchte sind gut gegen den verfluchten Skorbut. Später wurde die Insel, auf der diese wunderbare Heilung stattgefunden hatte, Heilung genannt. Natürlich auf Portugiesisch. Curaçao. Früchte sind gut gegen den verfluchten Skorbut. Das war der erste Hinweis. Der erste lebensrettende Tipp gegen die Seefahrerseuche. Helfen Obst und Gemüse gegen den Skorbut? Allem Anschein nach ja. Denn nun tauchten überall Berichte auf. Wundersame Erzählungen von wundersamen Heilungen. Besonders Zitronen und Apfelsinen bewährten sich. So sehr und so deutlich, dass 1601 der englische Admiral James Lancaster einen Befehl ausgab. Einen Befehl gegen Skorbut. Auf meinem Flaggschiff erhält jeder Mann täglich 3 Teelöffel Zitronensaft. 3 Teelöffel täglich gegen den Skorbut. Und sie halfen. Auf dem Schiff des Admirals Lancaster gab es von da an nur noch selten Skorbutkranke. Aber leider sprach sich dieses Rezept vorerst nicht weiter herum. Heute würde ein Reporter den Admiral interviewen und das Mittel gegen Skorbut wäre in wenigen Tagen überall bekannt. Nicht so damals. Es gab ja noch keine schnell arbeitenden Nachrichtensysteme. Wie gesagt, die 3 Teelöffel Zitronensaft täglich als vorbeugendes Mittel blieben Einzelfall, Einzellösung. Während es bis dahin nur Praktiker waren, Laien, Seeleute, die sich gegen den Skorbut wehrten, befasste sich 100 Jahre später endlich einmal ein Arzt ernsthaft mit der Seuche. Johann Georg Kramer, österreichischer Militärarzt, der 1720 in Ungarn erlebte, wie sich unter den Soldaten eine schwere Skorbut-Epidemie ausbreitete. Also Skorbut auch auf dem Land. Kramer schrieb dringende Briefe an Kollegen in der Heimat, an die zuständigen österreichischen Behörden. Wir Ärzte wissen, dass Zwiebeln, Scharboxkraut, Zitronen und Apfelsinen und männiglich andere Gemüse gut sind gegen den Skorbut. Bitte euch daher, mir schnell davon in getrocknetem Zustand zu senden, auch von Kräutern, die ich euch am Schluss meines Briefes nenne, denn die Soldaten sterben zuhauf. Kramer erhielt sein Gemüse und sein Obst in getrocknetem Zustand, wie erbeten. Doch die Soldaten starben weiter dahin. Nichts half. Resigniert setzte sich der Militärarzt Kramer hin und schrieb: Skorbut ist eine schreckliche Krankheit, für welche eine Kur in der besten Apotheke nicht zu finden ist. Pharmazie hilft ebenso wenig wie Chirurgie. Also war es nichts mit den Zitronen und Apfelsinen? War es Zufall, wenn die Säfte halfen? Oder gar Seemannsgarn? Oder was war? Der Versuch musste her. Allein Versuche schaffen Klarheit. Einer, der auf Klarheit aus war, war der schottische Schiffsarzt James Lind, Arzt auf dem Segler Salisbury. Das war 1747. An Bord hauste wieder mal Skorbut. Jeden Tag gab es neue Fälle, bis es dem Dr. Lind zu viel wurde. Ich wählte ein Dutzend Kranke aus, die ich in Gruppen zu Zweien einteilte. Jedem dieser Paare gab ich einen anderen Zusatz zur Nahrung, vom einfachen Meerwasser bis zu einem Aufguss von Kräutern. Diejenigen, die Apfelsinen und Zitronen erhalten hatten, wurden gesund. Daraufhin ließ Dr. Lind sich beim Kapitän melden. Was kann ich für Sie tun, Mr. Lind? Was machen unsere Kranken? Einigen geht's gut, anderen nicht. Ich habe eine Bitte, Sir. Ich möchte einen großen Versuch machen. Und dazu brauche ich die ganze Mannschaft. Wozu? Ich will Zitronensaft austeilen. Glauben Sie an dieses Märchen, dass es hilft gegen Skorbut? Ich glaube nicht nur daran. Und ich sage Ihnen, an der Verpflegung kann es nicht liegen. Jahrzehntelang haben meine Leute nichts anderes zwischen die Zähne gekriegt als hartes Brot und getrocknetes Fleisch. Und sie waren gesund. Das Märchen vom Zitronensaft ist aber unsere einzige Hoffnung. Von mir aus. Machen Sie, was Sie wollen. 10 Minuten später steht die gesamte Mannschaft an Deck. Die Mannschaft steht zu Ihrer Verfügung, Mr. Lind. Lassen Sie bitte abzählen, Sir. Abzählen? Wozu? Die geraden Zahlen werde ich behandeln, die anderen nicht. Meinetwegen. Es wird abgezählt. Die geraden Zahlen treten vor. Ihr haltet euch dem Doktor zur Verfügung und schluckt, was er euch gibt. Neugierig und kopfschüttelnd zugleich verfolgt der Kapitän in den nächsten Tagen den täglichen Appell an Deck und die Verabreichung der Medizin. Widerwillig schlucken die Matrosen ihren Löffel Zitronensaft. Nach einer guten Woche meldet sich James Lind wieder beim Kapitän. Na, was machen unsere sauren Leute? Sie sind gesund, Sir. Ohne Ausnahme. Nicht ein Fall von Skorbut. Und die anderen? Das sieht schlimm aus. Und Sie sind überzeugt, dass es ohne Saft nicht geht? Allerdings. Dann schütten Sie das Zeug doch auch in die Kranken. Oder ist es dazu schon zu spät? Ich hoffe nicht. Na dann los, Doktor. Ich warte auf Ihr Ergebnis. Darauf brauchte der Kapitän nicht lange zu warten. Schon nach wenigen Tagen ging es den Kranken bedeutend besser und nach einigen Wochen waren die meisten wieder völlig gesund. Der Beweis war erbracht, dass in Zitronen ein Stoff gegen Skorbut enthalten ist. Und nicht nur in Zitronen und Apfelsinen. Auch das Blut des Wals, Apfelwein und die Blätter des Lebensbaums, Sauerkraut und Tannennadeln und Robbenblut helfen gegen Skorbut. Helfen gut und schnell. Damit sind genügend Heilmittel vorhanden. Aber was diese Krankheit verursacht, das weiß man immer noch nicht. Und man wird es noch lange nicht wissen. Sind es Mikroben, Bakterien, die den Skorbut hervorrufen? Manche Ärzte sagen ja, andere meinen möglicherweise nicht. Zu diesen gehört Professor Holst in Oslo. Zu Beginn unseres Jahrhunderts experimentierte er in Oslo mit Krankheiten, die durch Mangelsubstanzen hervorgerufen werden. Holst schrieb darüber. Mein Mitarbeiter Fröhlich und ich wurden angeregt durch die Arbeiten des Holländers Eijkman. Eijkman hat Ende vorigen Jahrhunderts entdeckt, dass die gefürchtete Krankheit Beriberi, die schwerste Lähmungen hervorruft und zum Tode führt, dass Beriberi immer dann auftritt, wenn dem menschlichen Körper ein besonderer Stoff in der Nahrung fehlt. Dieser besondere Stoff wird heute Vitamin B genannt. Wie aber sahen die Versuche aus, die Professor Holst damals machte? Wir haben etwas Ähnliches wie Eijkman gemacht und haben Futter für Meerschweinchen sozusagen tot gekocht. So lange gekocht, bis wir sicher waren, dass nur die drei normalen Bestandteile der Nahrung, also Fette, Eiweiße und Kohlenhydrate, überlebt haben. Nach einigen Wochen fing bei den Meerschweinchen das Zahnfleisch an zu bluten, ihre Haut zeigte zwischen dem Fell kleine Wundstellen, die nicht heilen wollten, und schließlich fielen den Tieren die Zähne aus. Alles deutliche Anzeichen von Skorbut. Nachdem wir sie mit frischem Gemüse gefüttert hatten, wurden sie wieder gesund. Damit war eindeutig klar, was man bis dahin nur geahnt hatte. Skorbut ist eine Mangelkrankheit, wie Beriberi. Also nicht irgendwelche Bakterien verursachen Skorbut? Sondern Skorbut entsteht, wenn ein bestimmter Stoff in der Nahrung fehlt. Ein Stoff, von dem Professor Holst in einem Vortrag 1913 sagte? der nicht Fett, nicht Eiweiß, nicht Kohlehydrat ist. Das will sagen, man könnte von einem zusätzlichen Nährstoff sprechen, der mit den uns bisher bekannten Nährstoffen nichts gemein hat, den unser Körper aber unbedingt braucht, wenn auch nur in sehr geringen Mengen. Das Vitamin C. Das 15 Jahre später in Form von Kristallen rein gewonnen werden konnte. Vitamin C ist der geheimnisvolle Stoff, der in Zitronen und Apfelsinen, im Blut des Wals und im Sauerkraut, in Tannennadeln und den Blättern des Lebensbaums enthalten ist. Und der allein imstande ist, den Skorbut zu heilen. Der durch eine richtige Ernährung mit frischem Obst und Gemüse den Skorbut von vornherein verhindert. So dass sich heute niemand mehr vor den Fersen Kamoischs fürchten muss. Denn einer Krankheit, furchtbar anzuschauen, wie ich nie sah, erliegt der Menschenleben. Das Fernsehen von der Heimat Auen, der Fremde, müssen die Gebeine geben.